digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 19595. Mein Nachbar, der Carsten. Ein unerträglicher Snob. Manager. Kohle bis zum Abwinken. Und ein ganz exquisites Hobby hat er natürlich. Er sammelt der Oldtimer. Ich muss ihn mal immer anschauen. Aston Martin, sagt er dann. Originalzustand. Da ist nichts dran verändert worden seit 1949. Oder Jaguar E hat er natürlich auch. Eine Legende, wie er betont. Gefahren von Jackie Stewart himself. Rolls-Royce. Silver Shadow. Der hat Geschichte geschrieben, tönt darum. Und dann kommt's. Jedes Mal. Na, sagt er dann. Also was anderes als dein Golf. Oh, ins Bier pissen könnte ich ihm dafür. Handys. Natürlich immer das Neueste. Seit jeher. Motorola StarTech, Nokia, BlackBerry, iPhone. Aber da habe ich ihn gekriegt. Mit der untersten Schublade. Der von meinem Schreibtisch. Da schmeiße ich immer die alten Handys rein. Die, für die es keine Updates mehr gibt. Da, sage ich. Ein Android HTC Cupcake. Da ist kein Bit dran verändert worden seit 2011. Ein Samsung Galaxy Android Donut. Original mit AOSP Browser-Sicherheitslücke. LG Gingerbread mit Stage Fright Vulnerability. Der Mutter aller Android-Lücken. Sagt Josh Drake. He himself. Und da ein Honeycomb mit Certify Gate. Es wird Geschichte schreiben. Na? Ist doch was anderes als ein iPhone. Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.